Weitere Triumphe folgten. In Helltown, dem florierenden Bergarbeiterort, den die Black Hand so gut wie übernommen hatte, sah die Polizei kein Land mehr, weswegen Frank DiMaio von der Privatdetektei Pinkerton gerufen wurde. Bei einem Treffen mit Funktionären der US Steel Corporation, für deren Öfen der Kalk aus Hillsville ein wichtiger Rohstoff war, beschloss der Detektiv Petrosinos Beispiel bei der Unterwanderung der Anarchisten aus Patterson zu folgen. Als italienische Einwanderer getarnt, gingen er und einige Kollegen außerhalb von New York an Bord eines Schiffs und fuhren nach Ellis Island. Nach den Einreiseformalitäten zogen die Männer weiter nach Hillsville, wo DiMaio es bald mit der Black Hand zu tun bekam. Wagemutig schloss er sich dem Bund an und stieg rasch in eine Führungsposition auf. Nach monatelanger Undercover-Arbeit war die Falle bereit. Eines Nachmittags, als die Bergleute zu dem Häuschen trotteten, wo ihre Lohnumschläge ausgegeben wurden, stand am Kassenschalter ein Fremder. Sobald jemand von der Black Hand eintrat, teilte der Mann ihm mit, es gebe ein Problem mit seinem Lohn, und bat ihn ins Hinterzimmer. Dort warteten schon Detectives, um ihn in Handschellen zu legen. Das lief ausgesprochen gut, bis eine Frau, die zum Bund gehörte, bemerkte, dass ständig Männer ins Hinterzimmer gingen, aber nicht wieder herauskamen. Sofort lief sie zum Hauptquartier der Bande. Kaum hatte sie das Haus betreten, rollte ein Güterwaggon über das direkt daneben verlaufende Gleis heran. Die Ladetür ging auf, Polizisten sprangen heraus. Die Gesetzeshüter umstellten das Haus und nahmen 9 Verdächtige fest. Der gewagte Zugriff hatte an nur einem Vormittag eine komplette Einrichtung der Black Hand zerschlagen. Dass eine Allianz aus Privatdetektiven, Polizei, Staatsanwaltschaft und italienischen Zeugen sogar eine so fest verwurzelte Bande bezwingen konnte, machte Hoffnung. Natürlich war Hillsville nicht Manhattan, doch das Rezept war aufgegangen. Im selben Jahr lieferte die Regierung endlich die zur Bekämpfung des Bundes nötigen Mittel. Das neue Einwanderungsgesetz von 1907 enthielt eine Klausel, die besagte, dass jeder in seiner Heimat strafrechtlich verurteilte Einwanderer bis zu 3 Jahre nach seiner Ankunft in den USA verhaftet und abgeschoben werden konnte. Und dann, Anfang 1908, schlossen sich endlich auch die New Yorker Italiener der Sache an. Verkündet wurde dies anlässlich einer großen hitzigen Versammlung in der Boletino Hall, 178 Park Row in Manhattan. In der zum Bersten gefüllten Halle wurde an jenem Tag die Italian Vigilance Protective Association gegründet, die italienische Wach- und Schutzgesellschaft. Im Laufe eines turbulenten Abends riefen diverse Redner die Versammelten zu den Waffen. In leidenschaftlichen Ansprachen, mit der Sprachgewalt und Gestikulation, deren nur Südländer fähig sind. Die Black Hand wurde verflucht, die Herrlichkeit der Italiener verkündet. Stiefelputzer, Schuster und Kaufleute lauschten Schulter an Schulter den Brandreden, schrien Viva und Bene um die Wette. 300 Männer trugen sich an jenem Abend als Mitglieder ein. Es schien, als würden die Italiener der Stadt endlich das Feuer auf das Gaunertum eröffnen, wie die Tribune es ausdrückte. Schon am 11. März desselben Jahres war die Mitgliederzahl auf einige Tausend angeschwollen. Zum ersten Mal hatten die ehrbaren Italo-Amerikaner New Yorks eine beachtliche Armee zum Kampf gegen die Black Hand aufgestellt. Endlich waren sie Petrosinos Ruf gefolgt.